Упражнение 8, страница 39. Ich, mich, dich, nicht, möchte, Küche, welche, manche, echt, möchte, rechts, sprechen, täglich, schriftlich, wichtig, fertig, reich, leicht, gleich, zeichnen, Mädchen, Märchen, Städtchen, Lämpchen.